Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 4. Hinaus in die Welt. Draußen in der Welt war etwas in Bewegung geraten. Unerklärliches lag in der Luft. Das war selbst im Auenland zu spüren. Am schlimmsten aber war, dass Sauron, der dunkle Herrscher von Mordor, wieder auf die Fährte des Rings gestoßen war. Nichts begehrte er stärker, als den Ring wieder in seine Gewalt zu bringen, weil er Macht über die anderen Ringe, und das bedeutete grenzenlose Macht, verleihen würde. Die Sonne ging unter, Beutelsend sah traurig und düster und unordentlich aus. Frodo wanderte durch die vertrauten Räume und sah den Schein des Sonnenuntergangs auf den Wänden verblassen und Schatten aus den Ecken hervorkriechen. Er ging hinaus und hinunter zum Tor am Ende des Weges. Halb und halb erwartete er Gandalf. Schon leuchteten die Sterne am klaren Himmel, da hörte er Stimmen vom Beutelhaldenweg. Was? Nein. Herr Beutlin ist fort. Ja. Und mein Sohn Sam ist mit ihm gegangen. Eine Stimme war die vom alten Hamganschi, dem Ohm. Die andere war fremd und unangenehm. Er konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber er hörte Ohms Antworten. Ja. Verkauft und fort. Ich sag's euch doch, verkauft! Er ist nach Pockenburg gezogen. An irgendeinen Ort da drüben. Jawohl, das ist eine ganz schöne Strecke. Nein, bestellen kann ich nicht. Gute Nacht. Frodo hörte Schritte den Bühl hinunter und er war erleichtert, dass sie nicht heraufkam. Flüchtig dachte er daran, zum Ohm zu gehen und ihn zu fragen, wer der Fremde gewesen war. Aber dann ging er den Weg hinauf zum leeren Haus und dachte an die Reise nach Krickloch, wo er zum Schein ein Haus gekauft hatte. Dorthin war Merry Brandybock mit einem Planwagen voller Hausrat aufgebrochen. Er mochte wohl schon da sein. Als er zum Haus kam, wartete Pippin Tuck auf ihn, einer der Freunde, die ihn nach Krickloch ins Bockland begleiten wollten. Na, Pippin? Wo ist Sam? Sam! Sam, es geht los! Ich komme! Habt ihr alles in den Rucksäcken? Ja, Herr. Ist es schwer? Na, wir können's aushalten. Dann schließ ab, Sam, und bring den Schlüssel deinem Väterchen. Geh den Beutelhaldenweg weiter und komm so schnell wie möglich auf den Weg hinter den Wiesen. Wir gehen heute Abend nicht durchs Dorf. Na, zu viel gespitzte Ohren und neugierige Augen. So. Und nun auf Wiedersehen. Komm, Freund Pippin. Am Fuße des Bühls hielten sie an und stellten die Riemen an ihren Rucksäcken richtig ein. Gleich darauf kam Sam keuchend angestapft. Sein schwerer Rucksack ragte ihm hoch über die Schultern und auf den Kopf hat er sich einen formlosen Filz gestülpt, den er einen Hut nannte. In der Dämmerung sah er einem Zwerg ziemlich ähnlich. Gewiss habt ihr mir das allerschwerste Zeug gegeben. Ich bedauere Schnecken und alle, die ihr Haus auf dem Rücken tragen. Ich könnte noch eine Menge mehr nehmen, Herr. Mein Rucksack ist ganz leicht. Lass doch, Sam. Es tut ihm gut. Er war nämlich ziemlich faul in letzter Zeit und wird das Gewicht weniger spüren, wenn er erst etwas von seinem eigenen abgelaufen hat. Seid freundlich zu einem armen alten Hobbit. Bestimmt werde ich schlank wie eine Weidengerte sein, ehe ich nach Bockland komme. Ein kurzes Stück folgten sie dem Fußweg nach Westen. Dann bogen sie links ab und schlugen sich in die Wiesen. In ihren dunklen Mänteln waren sie so unsichtbar, als ob sie alle einen Zauberring trügen. Sie machten kaum Geräusche, da sie Hobbits waren, und nicht einmal Hobbits hätten sie hören können. Selbst die Tiere im Wald und in den Feldern bemerkten sie kaum. Als sie die ersten Hänge erklommen, schauten sie zurück und sahen in weiter Ferne die Lichter von Hobbingen im lieblichen Tal der Wässer glitzern. Ob ich wohl jemals wieder in dieses Tal hinunterblicken werde? Nach einer Weile kamen sie zu einem tiefen Hohlweg zwischen hohen Bäumen, deren dürre Blätter im Nachtwind raschelten. Pippin begann auf einmal zurückzubleiben. Ich bin so schläfrig, dass ich bald umfalle. Wollt ihr auf euren Beinen schlafen? Es ist fast Mitternacht. Ich dachte, du läufst gern im Dunkeln. Aber, Pippin, wir haben keine Eile. Merry erwartet uns erst übermorgen. Wir haben also noch 2 Tage. An der ersten geeigneten Stelle werden wir Halt machen. Der Wind steht im Westen. Wenn wir auf die andere Seite dieses Bergs gehen, finden wir eine Stelle, die ganz geschützt und versteckt ist, Herr. Dort ist ein trockener Tannenwald, wenn ich mich recht erinnere. Gleich hinter der Bergkuppe kamen sie zu dem Tannenwald. Sie gingen von der Straße aus hinein in die tiefe, harzduftende Dunkelheit der Bäume und sammelten tote Zweige und Tannenzapfen, um Feuer zu machen. Bald prasselte es lustig am Fuß einer großen Tanne und sie blieben eine Weile dabei sitzen, bis sie einnickten. Dann rollten sie sich in ihre Mäntel und Decken ein und waren bald eingeschlafen. Sie stellten keine Wache auf. Selbst Frodo befürchtete keine Gefahr, denn auch immer waren sie im Herzen von Auenland. Ein paar Tiere kamen und schauten nach ihnen, als das Feuer ausgegangen war. Ein Fuchs, der in eigener Sache durch den Wald zog, blieb einige Minuten stehen und schnüffelte. Hobbits, dachte er. So, und was noch? Ich habe von merkwürdigen Dingen in diesem Land gehört. Aber selten habe ich gehört, dass ein Hobbit im Freien unter einem Baum schläft. 3 sogar. Dahinter muss was höchst Sonderbares stecken. Der Morgen kam, fahl und feuchtkalt. Wandern ein Vergnügen. Warum bin ich bloß nicht gefahren? Und all meine schönen Federbetten sind an die Sackheimbeutlins verkauft. Oh. Hobbits, aufwachen. Es ist ein schöner Morgen. Ja. Was ist daran schön? Sam, mach das Frühstück fertig für 9:30. Ja. Ach, Sam, ist das Badewasser schon bereit? Ja. Nein, ist es nicht. Sam, dann hol wenigstens Wasser zum Trinken. Ja. Als sie mit dem Frühstück fertig waren und ihre Rucksäcke wieder gepackt hatten, war es schon nach 10 Uhr. Sie gingen den Abhang hinunter und über den Bach und den nächsten Hang hinauf. Inzwischen empfanden sie ihre Mäntel, Decken, Wasser, Lebensmittel und sonstige Ausrüstung schon als eine schwere Last. Nach einigen Meilen kletterte die Straße in mühsamem Zickzack bis zum Gipfel eines Steilhangs. Vor sich sahen sie das flache Land, übersät mit kleineren Baumgruppen, die in der Ferne zu einem braunen Waldesdunst verschwammen. Sie blickten über das Waldende zum Brandiweinfluss hinüber. Die Straße geht immer weiter und weiter und weiter. Ich brauche unbedingt eine Rast. Es ist doch höchste Zeit zum Mittagessen. Leben Elben in diesen Wäldern? Elben. Nicht, dass ich wüsste. So weit weg von zu Hause war ich noch nie. Die Straße gleitet fort und fort. Weg von der Tür, wo sie begann. Weit über Land, von Ort zu Ort. Ich folge ihr so gut ich kann. Ihr lauf ich müden Fußes nach, bis sie sich groß und breit verpflicht. Mit Weg und Wagnis tausendfach. Und wohin dann? Ich weiß es nicht. Das klingt wie ein Reim vom alten Bilbo. Hm? Ich weiß es nicht. Mir kam es eben vor, als hätte ich es selbst erfunden. Aber mag sein, dass ich es vor langer Zeit gehört habe. Es erinnert mich sehr an Bilbo. Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Tür hinauszugehen, pflegt er zu sagen. Du betrittst die Straße, und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Na, mich werden sie jedenfalls nirgendwo hintragen in der nächsten Stunde. Nach einer Ruhepause verzehrten sie ein gutes Mittagessen. Die Sonne begann zu sinken und Nachmittagslicht lag über dem Land, als sie den Berg hinabschritten. Bisher hatten sie noch keine Seele auf der Straße getroffen. Etwa eine Stunde oder noch länger waren sie schon wieder unterwegs. Da blieb Sam einen Augenblick stehen und lauschte nach hinten. Halt, Herr. Bleibt mal stehen. Was ist, Sam? Hört ihr nichts? Ein Hobbit-Pony oder ein Pferd? Siehst du was? Nein. Vielleicht ist es Gandalf. Kommt, weg von der Straße. Sam und Pippin liefen rasch nach links und rechts in eine kleine Mulde, nicht weit weg von der Straße. Dort legten sie sich flach hin. Frodo zögerte eine Sekunde. Neugier oder irgendeine andere Anwandlung kämpfte gegen seinen Wunsch an, sich zu verbergen. Das Geräusch der Hufe kam näher. Gerade noch rechtzeitig ließ er sich ins hohe Gras hinter einen Baum fallen, der die Straße überschattete. Dann hob er den Kopf und spähte vorsichtig über eine der großen Wurzeln hinweg. Um die Biegung kam ein schwarzes Pferd. Und darauf saß ein Mensch, der sich auf dem Sattel niederzuducken schien, eingehüllt in einen großen schwarzen Mantel und eine Kapuze, sodass nur seine Stiefel in den hohen Steigbügeln unten herausschauten. Sein Gesicht war beschattet und unsichtbar. Als das Pferd bis zum Baum gekommen und auf gleicher Höhe mit Frodo war, blieb es stehen. Der Reiter saß ganz still, mit gesenktem Kopf, als ob er lausche. Unter der Kapuze hervor kam ein Geräusch, wie wenn jemand schnüffelt, um einen schwachen Duft einzufangen. Sein Kopf drehte sich von einer Straßenseite zur anderen. Frodo befiel plötzlich eine unbegreifliche Furcht, entdeckt zu werden. Der Ring, dachte er. Er wagte kaum zu atmen. Der Ring. Er hatte das Gefühl, ihn sofort aufstreifen zu müssen. Der Ring, dachte er immer wieder. Der Reiter zog die Zügel an. Frodo kroch zum Straßenrand und beobachtete ihn, bis er in der Ferne verschwand. Ihr könnt aufstehen. Das war ein Großer. Das war ein unheimlicher Großer. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich hatte das bestimmte Gefühl, dass er mich suchte und witterte. Und ich hatte auch das bestimmte Gefühl, dass ich nicht von ihm entdeckt werden wollte. Habe ich nie zuvor im Auenland gesehen oder gefühlt. Ja, was tut so einer in diesem Teil der Welt? Na, hier gibt's ein paar Menschen. Im Südviertel haben die Hobbits Ärger mit großen Menschen. Aber von so etwas wie diesem Reiter habe ich nie gehört. Wo mag er wohl herkommen? Ich weiß, wo er herkommt. Ja, von Hobbingen kommt er. Und ich weiß auch, wohin er geht. Was? Und was meinst du damit? Sam, und warum hast du uns das nicht vorher gesagt? Ja, es ist mir gerade wieder eingefallen, Herr. Es war so. Als ich gestern Abend mit dem Hausschlüssel zu unserer Höhle kam, sagte mein Vater zu mir, Hallo, Sam, sagte er. Hm? Ich dachte, du wärst schon weg. Da war ein seltsamer Kauz hier und hat nach Herrn Beutlin von Beutelsend gefragt. Ich habe ihn nach Bockenburg geschickt. Was? Nicht, dass mir sein Ton gefallen hätte, sagt der Ohm. Angezischt hat er mich. Ist mir richtig kalt über den Rücken gelaufen. Was für ein Bursche war denn das, sage ich zum Ohm. Ich weiß nicht, sagt er, aber es war kein Hobbit. Er war groß und irgendwie schwarz und er beugte sich über mich. Ich nehme an, sagt der Ohm, es war einer von diesen großen Leuten aus den fremden Gegenden. Er sprach so komisch. War das alles? Ja, verzeiht er, ich habe es nicht so wichtig genommen und hoffe auch, dass der Ohm keinen Schaden angerichtet hat. Dem Ohm kann man keinen Vorwurf machen. Ja, und was ist mit dem Wittern? Ich wollte, ich hätte auf Gandalf gewartet. Weißt du etwas über diesen Reiter? Ich weiß nichts. Ach, gut, gut, gut. Bald ein Geheimnis für dich. Aber was sollen wir nun tun? Eigentlich hätte ich gern etwas zu essen, aber andererseits meine ich, wir sollten uns lieber davon machen. Ja, wir gehen weiter. Aber nicht auf der Straße. Die Schatten der Bäume auf dem Gras waren lang und dünn, als sie sich wieder aufmachten. Sie hielten sich einen Steinwurf weit links von der Straße. Aber das behinderte sie, denn das Gras war hoch, der Boden uneben und die Bäume zogen sich zu Dickichten zusammen. Bald war die Sonne in ihrem Rücken rot hinter den Bergen untergegangen und der Abend hereingebrochen. Leise begannen sie, vor sich hin zu summen, wie es Hobbits beim Wandern tun, besonders nachts auf dem Heimweg. Verblasst die Welt Rückner und lockt durch Schatten, Trug und Nacht. Dann wiederum verblasst die Welt daheim wie mir das. Ruhe, Freunde! Bleibt stehen! Hört ihr es auch? Hufe. Ich höre es auch. Bleibt im Schatten der Eichen. Ich muss wissen, ob es wieder der Schwarze ist. Sam und Pippin kauerten sich unter die alten Eichen. Frodo kroch an den Weg und sah auf den grauschimmernden Pfad. Die Huftritte kamen näher. Plötzlich hielten sie inne. Frodo sah etwas Dunkles auf dem fahlen Wegstreifen. Es bewegte sich. Es sah aus wie der schwarze Schatten eines Pferdes, geführt von einem kleineren Schatten. Der Schatten stand dicht an der Stelle, wo sie den Weg verlassen hatten, und er wandte sich von einer Seite zur anderen. Hört ihr das an? Er schnüffelt. Wie ein schwarzer Hund schnüffelt er. Und jetzt kriecht er. Frodo fiel näher dran, sah das alles mit Entsetzen. Der Schatten war in die Hocke gegangen und begann auf ihn zuzukriechen. Und auf einmal wurde er erneut von dem Wunsch befallen, den Ring aufzustreifen. Aber diesmal stärker als vorher. So stark, dass seine Hand fast eher sich klar war, was er tat, in seiner Tasche herumtastete. Schwarzen. Er kroch auf mich zu, kam immer näher. Und plötzlich waren sie da. Und da verschwand er mit einem Satz. Hört nur, sie kommen immer näher. Es dauerte gar nicht lange. Da zogen die Elben langsam an ihnen vorbei und die Hobbits sahen das Sternenlicht auf ihrem Haar und in ihren Augen glänzen. Sie trugen kein Licht und doch war es, als ob ein Schimmer wie der Schein des Mondes, ehe er sich über den Kamm der Berge erhebt, auf ihre Füße fiele. Als der letzte Elb vorbeiging, wandte er sich um, schaute auf die Hobbits und lachte. Na, Frodo? bist spät unterwegs. Oder hast du dich vielleicht verirrt? Wartet, ihr Lieben! Na sowas, das ist ja wirklich sehr verwundert. Bei Nacht im Walde? So etwas haben wir nicht mehr gesehen. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach, ihr Schönen, dass wir anscheinend denselben Weg gehen wie ihr. Ich wandere gern unter Sternen. Ich würde mich über eure Gesellschaft freuen. Ach, wir brauchen keine Gesellschaft. Wir sind so langweilig. Wir haben dich früher oft mit Bilbo gesehen. Obwohl du uns vielleicht nicht gesehen hast. Und wer bist du? Ich bin Gildor. Gildor Inglorion aus Finrols Geschlecht. Wir sind Verbannte. Und die meisten unseres Stammes sind schon vor langer Zeit fortgegangen. Und auch wir halten uns hier nur noch eine Weile auf, ehe wir über das große Meer zurückkehren. O ihr Weisen, sagt uns etwas über die schwarzen Reiter. Die schwarzen Reiter? Schwarzen Reiter? Warum fragst du uns nach den schwarzen Reitern? Weil uns die schwarzen Reiter heute überholt haben. Oder einer zweimal. Gerade eben erst, als ihr herankamt, ist er verschwunden. Die Elben steckten die Köpfe zusammen und redeten leise miteinander in ihrer Sprache. Aber sie wollten nicht gleich davon erzählen. Und so erlaubten sie den drei Hobbits, sich ihnen anzuschließen. Die Elben glitten dahin wie schwach schimmernde Schatten. Denn Elben konnten sogar besser noch als Hobbits lautlos gehen, wenn sie nur wollten. Sam konnte die Augen nicht von ihnen wenden und war über die Maßen entzückt. Er ging, als träume er, und in seinem Gesicht malten sich teils Furcht, teils freudiges Staunen. Pippin dagegen begann bald schläfrig zu werden, und immer wenn er ins Taumeln geriet, streckte sich ihm ein hilfreicher Elbenarm entgegen. Plötzlich kamen sie aus dem Schatten der Bäume heraus. Und vor ihnen lag eine weite Grasfläche, grau in der Nacht. Auf drei Seiten war sie von Wald umgeben. Aber nach Osten fiel das Gelände steil ab. Jenseits erstreckten sich die Niederungen dämmerig und flach im Sternenlicht. Die Elben setzten sich ins Gras.